heute ist wieder Mädelsabend. Oh, ja, und zwar habe ich ganz, ganz tollen Besuch. Das ist nämlich die Lara aus der Schweiz, die gar nicht mehr in der Schweiz ist. Hi, schön, dass du da bist. Dass ich kommen durfte. Ja, sehr gerne. Magst du mal kurz erzählen, wer du bist und woher wir uns kennen? Ich bin die Lara, auch bekannt als die Auslandschweizerin. Ich podcaste auch bei drei verschiedenen Podcasts. Und wir kennen uns einmal über Spotstock und Geschichtenkapsel, würde ich fast sagen, ne? Ja, genau. Stimmt. Beim Podstock haben wir uns auch schon kennengelernt. Aber da war ich noch ganz, ganz schüchtern. Aber du bist direkt aufgefallen mit deinem bunten Haaren. Ich habe dich gesehen und dachte, jemand Neues. Ja, ich fand das ein bisschen gruselig, weil irgendwie dann so ganz viele Leute kamen und gesagt haben, hey, du bist doch die Kathi. Und ich so, ich weiß nicht, wer du bist. Lass mich in Ruhe, geh weg. Ich habe Angst. Ich kannte dich aber gar nicht. Ich war mir echt nicht unbekannt, aber bist aufgefallen. Ja, du hast tatsächlich, einmal hast du gesagt, du bist doch die Kathi vom Steffen, oder? Und ich so, Ja, stimmt. Ja, so, aber das, nicht andersrum. Nee, genau. Genau, und das war irgendwie so, ja, bin ich? Hilfe? Was hat aber man davon, dass man sich mit Steffen rumtreibt, ne? Also. Ja, ich sag dir, es ist so schön, aber es ist manchmal auch ein bisschen gruselig. Aber jetzt ist es gar nicht mehr gruselig, dass du da bist. Ich freue mich total. Und ich finde ja, es ist viel zu früh, um schon schlafen zu gehen. Ich würde sagen, wir hören noch ein bisschen Musik, oder? Ja, mach das. Alles klar. So. Jetzt ist aber mal Ruhe! Psst. Schläfst du schon? Nee, irgendwie nicht. Es gibt mir sowas im Kopf rum. Was denn? Ja, also, weißt du, ich bin ja letztens umgezogen. Dann habe ich mich irgendwann als heute bei der Gemeinde umgemeldet, beim Bürgerbüro. Dann dachte ich so, ne, jetzt musst du auch deine Adressen ändern. Und unter anderem bei der Krankenkasse. Dann bin ich zur Krankenkasse gefahren, bin hingegangen. Und habe gesagt, so, ich möchte gerne meine Adresse ändern. Dann hat er das nachgeguckt und meinte so, nee, ist nicht notwendig. Ich holte schon vom Rentenversicherungs-Dingens geändert. Und ich habe das nicht so ganz verstanden, weil ich habe keinen Arbeitgeber mehr. Ne? Also ich habe meine Adresse wirklich nur bei der Gemeinde geändert. Und das fand ich echt gruselig. Also du hast gar keinen Arbeitgeber, der dir Gehalt bezahlt, von dem Rentenversicherung bezahlt wird, aber die Rentenversicherung hat bei der Krankenkasse die Adresse für dich geändert? Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe keinen Arbeitgeber mehr, weil ich nur noch Student bin und ich hatte meine Adresse bisher dann nur bei der Gemeinde geändert, ne? Und trotzdem wussten die meine neue Anschrift. Das ist gruselig. Das ist tatsächlich gruselig. Da könnte ich auch nicht schlafen. Also ich meine, weißt du, dass so die Behörden irgendwie untereinander vernetzt sind, das verstehe ich ja noch. Aber die Krankenkasse ist ja in dem Sinne keine Behörde. Das sind ja mehr oder weniger private Unternehmen. So. Genau, also ich habe mich echt gefragt, so kommunizieren die miteinander? Ja, und wenn, warum, ne? Also ich meine, also weiß ich nicht, was geht das Bürgeramt auf dem Rathaus zum Beispiel an, wie oft ich krank bin oder so? Also warum sollten die mit meiner Krankenkasse reden? Oder in dem Fall mit deiner? Das ist tatsächlich dann wirklich gruselig. Das würde ja heißen, die Stadt oder der Ort, wo du lebst, die Ortsverwaltung weiß, wer deine Krankenkasse ist. Ja. Haben die dann Einblick in deine Daten? Scheiße, ey. Das willst du ja auch nicht, sowas. Also, nee, sowas will man ja nicht. Verdammt. Und also vor allem, warum sollten die Behörden das machen? Ich meine, die kommen ja schon kaum hinterher mit Verwalten und allem, ne? Es könnte natürlich sein, dass sie die Krankenkassen angestellt haben, quasi damit sie ihnen Verwaltungsarbeit abnehmen und die dafür mit Daten versorgen. So. Ja, aber warum ist denn die Krankenkasse darauf so bedacht? Ich meine, wenn ich mir das dann überlege, dann die Ortsverwaltung hat auch meine neue Anschrift direkt ans BAföG-Amt geschickt und die hat es an die Krankenkasse geschickt, weil so die einzige Zusammenhang, den ich da irgendwie sehe, ne? Das kann natürlich sein. Trotzdem, auch das geht irgendwie nicht, ne? Also, es ist echt so. Halt nee. Im Zeitalter ist das echt so, ne? Wir wissen, wir füttern Google unser Daten oder Facebook unsere Daten, aber hören. Also das ist schon gruselig, finde ich. Ja, und vor allem, ich meine, es gibt ja immer wieder so Stimmen, die sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland ist ja eigentlich eine GmbH, ne? Und dann würde es ja Sinn machen, weil bei einer GmbH wären wir ja alle angestellt und dann müssten wir alle gesetzlich krankenversichert sein, wenigstens als Angestellte. Ja. Und dann wäre es klar, wenn die Krankenkasse Bescheid wüsste. Aber dann ist die Frage, warum wissen nicht alle darüber Bescheid, dass die BRD eine GmbH ist? Also, dann wären wir ja Angestellte, ohne das zu wissen. Ja, also, dann wären wir ja alle angestellt und die müssten uns alle Lohn auszahlen. So. Und dann müssten wir aber dann alle irgendwie ja für den Lohn auch Einkommenssteuer bezahlen und sowas. Naja, aber geht das nicht in Richtung quasi dieses unbeschränkten Grundeinkommens? Das fände ich prinzipiell gut. Also so ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte ich gerne, würde ich gerne nehmen. Aber bisher hat mir das noch keiner ausgezahlt. Ich muss immer noch 8 Stunden am Tag arbeiten gehen für mein Gehalt. Ja, aber wie wirklich angestellt werden, weil bei der Deutschen Bundesrepublik, dann die uns ja, wie gesagt, auch Grundeinkommen bezahlen quasi, ne? Also aus dem Umsatz. Genau. Und dann haben wir quasi ein Grundeinkommen, ohne dass wir es wirklich haben. Ja. Ich meine, also wenn das so wäre, dass die mir dieses bedingungslose Grundeinkommen bezahlen, ne, dann dürfen die auch gerne Daten an die Krankenkasse weiterleiten. Kein Thema, bin ich dabei. Aber wenn ich jetzt morgen nicht zur Arbeit, also übermorgen nicht zur Arbeit gehe, morgen ist ja 1. Mai, dann würde ich nicht einfach bedingungsloses Grundeinkommen kriegen, glaube ich. Also da müsste ich ganz schön viele Bedingungen für erfüllen, dass die mir Geld geben. Da müsste ich mich dann melden auf den sogenannten Arbeitsämtern und sowas, Jobcentern, Arbeitsagenturen. Da müsste ich mich irgendwelchen Regularien unterwerfen und so. Also bedingungslos kann man das nicht nennen. Ja, es ist immer so eine Sache, ne? Also. Aber ich meine, vielleicht ist es die Vorbereitung. Also vielleicht wollen sie uns damit überraschen. Was denkst du? Es wäre schon schön, oder? Also. Ja, schön wäre es natürlich schon. Aber ich meine, wie so eine GmbH sind sie vielleicht irgendwo, gibt es vielleicht irgendwo auch eine Börse nur für Länder, die ihre Bewohner des Landes als Angestellte verhandeln und so einen gewissen Wert haben? Hast du dir das schon mal überlegt? Nee, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich... Es gibt doch diesen Ausdruck Humankapital, ne? Ja, genau, ja. Vollkommen anderen Sinn hinterher, ne? Ja, absolut. Kapital. Ja. Dann wäre das quasi, also dass du dann hier in Deutschland bist, wo du doch eigentlich aus der Schweiz stammst, hätte ja dann auch sowas von einem Auslandsstudentenaustausch oder sowas, ne? Arbeitskraft ausleihen, keine Ahnung. Du meinst, ich bin dann quasi wie von der Zeitarbeitsfirma der Schweiz Deutschland verleiht worden? Genau. Viel zu teuer. Ja, ich meine, die Frage ist ja, in welcher Währung das Ganze bezahlt wird, ne? Also was kriegt die Schweiz dafür, dass sie dich an Deutschland ausleiht? Vermutlich irgendwas Politisches. Ich denke auch. Vielleicht kein Geld. Nee, also wahrscheinlich ist die Schweiz deshalb scheinbar politisch unabhängig und neutral immer, weil sie dann sagen, ja, nee, hier kommen wir bei euch bei der EU mitmachen müssen und dies und jenes und den Euro einführen und keine Ahnung. Wir leihen euch ein paar von unseren Arbeitskräften, dann muss aber auch gut sein. So, und dafür wollen wir die Unabhängigkeit behalten. Das ist auf eine sehr komische Art und Weise sehr, sehr gruselig, weil das würde ja heißen, ich bin nicht freiwillig hier hingekommen. Ja, das haben sie dir nur eingeredet. Das war gar nicht deine Idee. Sie haben doch alle gesagt, ich soll da bleiben. Das war nur, damit es überzeugend wirkt. Also, ich meine, weißt du, wenn alle gesagt hätten, ja, geh unbedingt, dann wärst du doch misstrauisch geworden. Und ich sage, wieso wollen die alle, dass ich weggehe? Echt, ja, stimmt schon, ne? Ne? Also. Und andererseits ist es vielleicht aber auch so, dass die Schweiz ihre eigenen Bürger und Bürgerinnen ausleiht und dafür Fremdkapital ins Land holt, ne? Also diese ganzen Steuerflüchtlinge sozusagen, die ja gerne mal in die Schweiz gehen auch. Für die muss ja irgendwie auch Platz sein. Und dann sagt die Schweiz halt, Also pass auf, hier Steuerflüchtlinge, wir nehmen ein paar auf, aber dafür müsst ihr von uns welche nehmen und die irgendwie mit durchfüttern über BAföG und ähnliches. So, also vielleicht haben die dann auch einfach dadurch, dass sie dann mehr Kapital bekommen von denen, die viel Geld haben und das anlegen in der Schweiz und auf den Schweizer Konten unterbringen das Geld, sagen die, das ist es uns wert, dass wir ein paar von unseren eigenen Leuten immer mal wieder ausleihen irgendwohin. Alles klar. Weil ich meine, so riesig ist die Schweiz ja nicht, ne? Also so viele Leute passen da dann irgendwann nicht mehr rein. Und das ist, Deutschland ist nach Frankreich das zweitgrößte Auswanderungsland. Also das sind die meisten Auslandsschweizer, das passt schon. Ja, eben. Also ich meine, Frankreich gehen noch mehr. Aber das ist halt dann alles, dann hat die Schweiz einfach noch bessere Verbindungen zu Frankreich. Das ist alles nur eine Verhandlungssache. Ich denke auch, das wird einfach, da werden Absprachen getroffen sein, da stehen Verträge irgendwo im Hintergrund, von denen uns niemand was gesagt hat und von denen auch niemand will, dass wir davon wissen. So als kleine Bürger mit nicht genügend Kapital, um in die Schweiz, also wir Deutschen jetzt, ne, um in die Schweiz zu gehen und euch Schweizern und Schweizerinnen ohne genügend Kapital, um attraktive im Land Verbleibende zu sein, wird natürlich auch nichts davon erzählt, dass diese Verträge existieren, aber da ist tatsächlich einfach so ein Bevölkerungsaustausch da, damit die Schweiz sagen kann, mal hier, schickt mal eure reichen, wohlhabenden Leute her, die sollen mal hier ein bisschen Geld ausgeben und anlegen und wir schicken euch dafür ein paar, die ihr dann, weiß ich nicht, in schlecht bezahlten Studentenjobs verheizen könnt zum Beispiel, weißt du? Ja, durchaus. Genau. In irgendwelchen, oder sie nehmen sie dann einfach, weil sie eine gute Ausbildung haben und denken dann so, hier kann man ihnen noch viel weniger Geld geben, ist doch super. Genau, billige Arbeitskräfte. Und genau, die Ausbildung hat die Schweiz bezahlt in Deutschland. Dann arbeiten. Genau, und meistens sind ja gehören ja solche schlecht bezahlten Jobs auch gerade zu Unternehmen, die von eben den Leuten geführt werden, die als Steuerflüchtlinge in die Schweiz wollen. Also die sagen, hier in meinem Unternehmen ist Platz. Die kriegen natürlich jetzt nicht viel Geld, aber schickt mal ein paar Schweizer und Schweizerinnen rüber. Den werde ich ein bisschen was bezahlen, aber das, was ich denen nicht bezahle, also die Differenz zum Mindestlohn zum Beispiel, weil es bloß Aushilfsjobs sind oder sowas, die trage ich dann mit auf die Schweizer Banken. Und dann haben wir das ganze Kapital in der Schweiz. Hat sich der Kreis wieder geschlossen. Ja, ganz genau. Das ist echt gruselig. Du wirst hier nur ausgenutzt. Nicht nur ich. Nee, nicht nur du. Ja. Besser und uns werden ja auf die Art dann wieder die Arbeitsplätze weggenommen, weil natürlich die deutschen Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, ja komm, die Schweizer und Schweizerinnen, die sind viel billiger, die stellen wir mal zuerst ein. Und wir stehen dann da und denken so, ja, super. Total. Vor allem, weil es ja auch ein Abkommen gibt, was er sagt, dass die Schweizer und die Deutschen quasi gleich behandelt werden müssen bei der Neuanstellung. Genau. Ja, stimmt. Das passt auch total, ne? Ich bin sicherlich auch nur deswegen auf meinen Studienplatz gekommen. Bestimmt. Also bestimmt hätte es andere Leute gegeben, die eigentlich da schon eventuell länger drauf warten oder sowas. Aus Deutschland, aber wegen der deutsch-schweizerischen Gleichbehandlung, die da stattfinden muss, haben sie gesagt, okay, dann brauchen wir jetzt noch eine Quotenschweizerin. Haben sie rumgeguckt und da warst du gerade da. Aber das stimmt total, ich bin die einzige Schweizerin im Studiengang. Na, also, wenn das nicht der Beweis ist, ich meine... Das ist wirklich der absolute Beweis, ja. Ja. Weißt du? Und ich meine, dann guck dich mal um, was für Jobs du vielleicht nebenher bekommst jetzt bei dem Studium. So, was du machen kannst. Ja, vermutlich nicht viel. Nee. Irgendwie Verkauf, Kellner und sowas, ne? Genau, ja. Nichts Großartiges. Genau, auch nichts, wo man irgendwie Karriere machen kann oder so. Ja. Ach Gott, jetzt kann ich erst recht nicht schlafen. Ach, mach dir keine Sorgen. Wenn es ganz schlimm kommt, dann wandern wir beide nach Norwegen aus. Ich bin sicher, dass es dann nicht irgendwelche Verträge zwischen Norwegen und Deutschland gibt. Doch, aber die sind zu unseren Gunsten. Sicher? Klar. Natürlich. Es ist so kalt. Ja, das stimmt. Also die Temperaturen machen mir so ein bisschen Sorgen. Aber wir würden beide wahrscheinlich so Lieblingslandschaften bekommen. Also ich finde ja das Meer großartig. Ich weiß nicht, wie sehr du die Schweizer Berge vermisst, aber Berge hat Norwegen auch reichlich. Ja, total. Na, überhaupt. Und bei uns im Studiengang haben sie schon so gesagt, sie haben eine Partneruni in Norwegen und wir sollen da hingehen. Es ist so toll. Es ist alles geplant. Ich habe alles geplant. Ach, scheiße, dann hängt Norwegen damit drin. Nein, oh Mann. Oh Gott. Ich meine, das würde erklären, es wandern ja so viele Ärztinnen und Ärzte auch nach Norwegen aus zum Beispiel. Ne? Die machen hier ihre Ausbildung. Und dann wandern die so in die skandinavischen Länder aus. Und da heißt es hier immer so, ja, ja, weil sie da mehr Geld kriegen und so und weil sie da auch bessere Arbeitszeiten haben und das System ein anderes ist als hier in Deutschland, das Gesundheitssystem. Aber da stecken bestimmt auch solche Staatsverträge dahinter. Ich kann nirgendwo hin, merke ich. Ich will, sie haben jeden einzelnen Staat auf dieser Erde, haben die irgendwo einen Vertrag. Tauschen gegenseitig irgendwelche Verträge aus. In die Antarktis, da gibt's keine Regierung. Aber da ist richtig kalt. Ja, ist auch Mist. Was soll wir da arbeiten? Da kannst du im Iglo einen Buchhandlung aufmachen. Pinguin vorlesen. Oh ja. Ich will Pinguin-Forscherin. Ich finde das toll. Solange sie noch da ist. Halt Pinguine sind super. Pinguine sind super. Und wenn es uns da zu kalt wird, dann ziehen wir nach Lummerland. Oh ja, unbedingt. Ja, weil ich glaube nicht, dass Alfons der Viertel vor Zwölfte mit irgendeinem Staat auf dieser Welt einen Vertrag hat über Arbeitskräfte oder sowas. Hoffentlich. Wir haben die letzte Hoffnung. Ja, Lummerland. Der letzte Ausweg. Meinst du, damit kannst du schlafen, so mit der Aussicht auf die Antarktis und auf Lummerland? Ich wollte schon immer mal Pinguine sehen. Sehr gut. Wir können ja auch ein paar Pinguine in der Arktis einsammeln und nach Lummerland mitnehmen. Ja, unbedingt. Haben wir eine Pinguin-Kolonie. Ja, das machen wir. Ja. Na gut. Vielleicht sollten wir mal versuchen zu schlafen. Ja, ist eine gute Idee. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Kathi. Schläfst du schon?